8. Zahl A. 213. Zahl B. 323. Zahl C. 41. Zahl D. 580. Zahl E. 768. Zahl F. 150. Zahl G. 870.